Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansage nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56, 60 richtig oder falsch sind. In den folgenden Ansagen geht es um Alltagssituationen aus Bereichen wie Reisen, Sport, Bildung und Veranstaltungen. Sie hören jeweils kurze Hinweise oder Informationen. Achten Sie auf Details wie Zeiten, Orte oder Möglichkeiten zur Teilnahme, um die Aussagen beurteilen zu können. Fahrschule. Mobilstart. Willkommen bei der Fahrschule Mobilstart. Melden Sie sich jetzt bequem online über unsere Website an und profitieren Sie von unseren flexiblen Kurszeiten sowie attraktiven Preisen. Der Weg zu Ihrer Fahrerlaubnis war noch nie so unkompliziert und bequem. Guten Tag, hier ist Anna. Leider bin ich in Bezug auf die Abfahrtszeiten überhaupt nicht flexibel. Mein Bus muss spätestens um 17 Uhr abfahren, sonst verpasse ich meinen Anschluss. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Liebe Läuferinnen und Läufer, die Anmeldung für den Halbmarathon endet bereits am Freitagabend. Bitte beachten Sie, dass am Wochenende keine Nachmeldungen möglich sind. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen viel Erfolg. Mallorca-Fluges. Achtung, Passagiere des Mallorca-Fluges. Aufgrund technischer Probleme am Flughafen hat sich die Abflugzeit geändert. Der Flug wird nun um 18:30 Uhr starten. Bitte checken Sie rechtzeitig ein. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen einen angenehmen Flug. E-Books. Hinweis für alle Besucher der Messe. In Halle D finden heute ausschließlich Lesungen aus gedruckten Büchern statt. Es gibt keine Vorlesungen aus E-Books oder digitalen Medien. Wir laden Sie herzlich ein, den Autoren bei ihren klassischen Lesungen zu lauschen. Ende des dritten Teils.